Mann! Ich muss mal pissen mit dem Bagger! Das ist doch lächerlich! Mit dem Superball! Ach, schau, ich schau. Ja, was für ein Vogel! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit! Da muss ich lachen! Ich gebe jetzt schön ein Keulen! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu Beanstalk, Ausgabe Nummer 69. Wären wir der Gag-Reflex-Podcast, würde jetzt hier ein lustiger, anzüglicher Witz platziert werden. Aber wir sind der Beanstalk, deswegen machen wir sowas nicht. Ich bin der Max, mit mir dabei ist heute der Stefan. Hallo. Und die Biene. Hallo. Und mit letzterer fangen wir dann auch direkt mit dem Highlight an, würde ich sagen. Ja, ich habe mich ganz laut freiwillig gemeldet, damit ihr mir mein Highlight nicht wegnehmt. Mein Highlight ist die zweite Folge Unspielbar auf dem Game2-Kanal. Ich will auch gar nicht allzu viel darüber sagen, weil wir später nochmal auf dem Programm stehen haben. Aber das war eine sehr schöne Folge und ich finde es schön, dass Game2 auch so kleine Nebenprodukte gezwungen durch den YouTube-Algorithmus produziert. Und die Idee finde ich ganz gut. Ja, stimme ich dir schon mal. Highlights? Stimme ich dir auch schon mal zu, genau. Stefan, willst du das nächste machen? Ja, also mein Highlight war das Moin Moin mit Nils vom Donnerstag. Das ging irgendwie über 2 Stunden, ich glaube 2,5 Stunden sogar. Und Budi kam vorbei, zum Schluss kam Schröck noch vorbei. Und war einfach so ein, einfach drauf loslabern. Und er hat noch eine kleine Aktion gemacht mit diesem Persönlichkeitstest. Für diejenigen, die es gesehen haben und ja, war witzig und kann man auf jeden Fall mal nachholen, so zum Nebenbei laufen lassen. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, hab ich leider noch nicht gesehen. Aber das war jetzt eine einmalige Sache, dass Nils jetzt das Moin Moin gemacht hat, ja, oder? Ja, ich glaube, die Donnerstags Moin Moins teilen sich ja auch jetzt ein bisschen auf, weil Eddie den nicht mehr regelmäßig macht. Also war wohl einmalig. Ja, Biene, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass du nicht das Moin Moin vom Montag genommen hast mit Sophia. Es ging nämlich um Moos. Moment, welche spezielle Verbindung habe ich zum Moos? Sophia hast du aber eine Verbindung. Oh ja, Sophia finde ich toll. Und ich finde auch, im Moment bin ich leider ein bisschen zu busy, das zu schauen, aber ich finde auch die Titel toll. Die Woche davor hat sie, glaube ich, was über Leben mit weniger Abfall, also weniger Plastikmüll und so weiter und so fort gemacht. Das werde ich mir bei Gelegenheit, glaube ich, auch nochmal angucken. Ist das denn jetzt dein Highlight? Nee, mein Highlight ist etwas, was ich gerade noch kurz vor der Sendung nachgeholt bzw. fertig geschaut habe. Das lief nämlich auch erst gestern irgendwann oder vorgestern, ich bin mir gerade nicht ganz sicher live, nämlich ein Beat Saber Turnier, was den schönen Namen trägt, Reality Bites. Und dazu sage ich dann später auch noch mal ein paar Sätze, muss ich aber jetzt schon mal sagen, hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, da haben sie wirklich eine tolle Truppe zusammenbekommen, wo alles dabei ist, von guten bis nicht so guten Spielern. Und das ist, System ist ganz cool gemacht und das ist einfach ein geiles Spiel und die Technik ist auch super. Also ich sage da gleich mal noch ein paar Sätze zu, aber das erstmal so als mein Highlight vorweg. Okay. Ja, jetzt haben wir noch eine Sache, die ein bisschen in eigener Sache ist. Nämlich wir haben ja normal jetzt den News-Teil, wir haben aber mal getauscht und jetzt den Community-Teil nach vorne geschoben. Weil die Community uns so wichtig ist. Genau, und weil uns persönlich das auch sehr wichtig ist. Es geht nämlich darum, dass wir Verstärkung für den Beanstalk suchen. Der ein oder andere hat es, der uns regelmäßig gehört hat, vielleicht schon mitbekommen. Wir haben öfter mal ein bisschen, ich sag mal, Terminprobleme, beziehungsweise wir haben aktuell das Problem, dass wir ja nur zu viert sind und es deswegen teilweise schwieriger ist, für Samstags dann, also für Samstags ist meistens unsere Aufnahme, entsprechend die Leute zu finden, um halt zu dritt eine Aufnahme zu machen. Das resultiert dann darin, dass wir mal zu zweit aufnehmen, dass wir vielleicht nicht an einem Samstag aufnehmen und dann vielleicht nicht ganz alles besprechen können, was dann vielleicht an einem Freitagabend noch lief. Und da haben wir uns gedacht, komm, suchen wir uns mal Verstärkung. Hat ja das letzte Mal, wie wir Verstärkung gesucht haben, auch gut geklappt, oder Biene? Genau. Ich enthalte mich der Aussage. Das müssen die Leute selber beurteilen. Genau, also wer Bock hat, es geht jetzt nicht nur darum, immer samstags anwesend zu sein, das ist natürlich gut und super, aber es geht auch darum, sich vielleicht mit der Technik im Hintergrund ein bisschen zu beschäftigen, auch dass wir, was die Veröffentlichung angeht, wo immer doch ein bisschen an Arbeit anfällt, dass wir uns da ein bisschen breiter aufstellen, dass jeder so ein bisschen alles kann. Also wer da Interesse dran hat, kann sich ja mal bei uns melden. Es gibt dann jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme im Forum, in unserem Thread dazu einen entsprechenden Post. Ihr könnt natürlich auch direkt gerne, oder es ist sogar besser, schreibt einfach direkt eine PN an einen von uns im Forum oder bei Reddit oder bei Twitter. Mir bitte nicht bei Reddit. Da gucke ich nämlich nicht rein. Bei mir könnt ihr ruhig bei Reddit schreiben. Aber genau, ihr werdet schon einen Weg finden, denke ich. Also falls ihr da Interesse habt, einfach mal melden, dann schnacken wir ein bisschen und dann gucken wir mal. Genau, also wir suchen ein bisschen Entlastung für uns und die genauen Voraussetzungen und so, was wir uns da vorstellen, steht alles in dem Post ausführlich. Oder ausführlicher, genau. Sag mal ausführlicher. Ja, und abgesehen von der Abwechslung für uns ist es natürlich auch meiner Meinung nach schöner, mehr Abwechslung innerhalb der Besetzung der Folgen zu haben und entsprechend dann auch vielleicht ein breiteres Meinungsbild zu haben. Ja. Das ist dann so ein netter Nebeneffekt. Ja, aber nicht nur wir suchen Verstärkung, sondern auch die Bohnen, beziehungsweise eins der Community-Teams der Bohnen, nämlich die VOD-Mods, sind aktuell wohl unterbesetzt und suchen Verstärkung. Falls euch das interessiert, auch gerne mal im Forum, im News-Bereich gucken, da hat Luca dazu einen entsprechenden Post aufgemacht und da könnt ihr euch mal melden, wenn das was für euch wäre. Wie viele VOD-Mods gibt es denn momentan? Weißt du das? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß von mindestens 4. Ich glaube, so viel mehr werden es auch nicht sein. Ja, okay. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Heidenarbeit ist. Weil, ja, und ich glaube auch nicht so, ja. nicht so rewarding. Man muss wahrscheinlich hartgesotten sein, ja. Ich glaube auch. Ja. Aber wäre auch mal interessant. Vielleicht bewerbe ich mich da. Mal schauen. Oder Grillfleisch sehr mögen. Das hilft auch. Ja, stimmt. Das könnte auch gut sein. Ja. So, dann wäre der Community-Teil an der Stelle abgehakt. Wie gesagt, habt ihr Interesse an eins von beiden, dann meldet euch an den entsprechenden Stellen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zu den News über. Okay, gerne. Ihr seid doch riesige Molten-Männer-Fans, oder? Ja. Hörst du unsere Folgen nicht? ja, gut, riesige Fans würde ich jetzt nicht so sagen. Aber fand ich gut. Ja, was fandst du denn gut? Ja, Molten Männer. Okay, würdest du es auch cool finden, wenn da dazu ein Spiel erscheint? Interessante Art und Weise, das einzuleiten. Ich fände es allgemein cool, wenn mal ein Spiel erscheint. Es wurden ja über die Jahre etliche Fanprojekte angekündigt. Jetzt geht da scheinbar einen professionelleren Weg, auch mit Förderung sogar. Und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, was da passiert und vor allen Dingen, wann es passiert. Es scheint ja quasi noch in der Pre-Production zu sein. Also, wie hieß es so schön, keine einzige Zeile Code wäre dafür geschrieben im Moment. Das heißt, es wird vermutlich noch etwas dauern, bis wir dazu nochmal was hören. Ja, darf man wohl aussehen. Wie lange dauert das? Bestimmt ein Jahr mindestens, oder? Ich glaube noch länger. Ja, also ich würde auch mal mindestens vor einem Jahr ausgehen, gerade so ein, was ist das? Ist es ein Point-and-Click? Also ist so wie so ein Adventure? Also ich hatte es aber verstanden, schon so Richtung Point-and-Click. Jetzt nicht unbedingt ein klassisches, aber schon so. Nee, ich glaube, es hieß irgendwie mit Point-and-Click-Elementen, aber auch mit anderen Elementen. Es war mir nicht ganz klar aus der Beschreibung, was das jetzt genau wird. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, so ganz genau wissen die das auch noch nicht. Vielleicht wird es ja auch sowas in die Richtung von diesem Trüberbrook. Das ist ja an sich auch Point and Click, aber in einer moderneren Form, sage ich mal. Also jetzt kein so LucasArts-Game. Ja, also das Drüberbrook kenne ich jetzt leider gar nicht, aber ich hätte mir auch sowas, also sowas wie der Trailer, dieses Studios, ist das ein Studio? Ne, dieses Entwicklers, Ja. der da sich ein bisschen das auf die Fahne geschrieben hat. Ich glaube, ja, wahrscheinlich so ein sehr, sehr auf Rätsel bedachtes Spiel. Ja, ich So könnte ich verlese mir. mal hier Ja, vom genau, Team, das ich ist habe es gut. mal rausgesucht. Das Spiel soll Elemente verschiedener Genres kombinieren, wie beispielsweise das deduktive Lösen von Puzzles aus Point-and-Click-Adventures, dem Skillen und direkten Steuern des eigenen Charakters, einem omniszienten Spielleiter aus RPGs und Pen-and-Paper-Runden. Und Erkundungsmöglichkeiten aus modernen, explorativen, narrativen Spielen. Okay. Okay, das hört sich sehr ambitioniert an. Vor allem Ja, frage ich das mich, stimmt. wie da ein Spielleiter reingefügt werden soll. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und da habe ich auch Ich weiß es nicht. noch, da habe ich überhaupt kein Spiel oder nichts vor Augen, wie ich mir das vorstellen könnte. Aber das muss ja eigentlich fast dann, so wie das beschrieben ist, 3D sein. Wieso? Die Ja, Welt, würde wenn du da viel ich. Ja, das stimmt, wenn du explorativ. in. Genau, wenn du deinen Charakter aktiv steuerst, das hört sich auch so an, als ob der Charakter dann gewisse Werte hat, wenn da Pen and Ja. Paper Elemente drin sind und du den skillen kannst. Das heißt, du brauchst ja auch eine Skill-Komponente abseits von einem Würfel, weil das wäre ja im Computersystem wahrscheinlich eher nicht so toll, Na gut, aber oder? das Ganze Ja. könnte ich mir auch 2D mit vorgezeichneten Hintergründen vorstellen. Nee, gut, aber da hast du halt nicht so viel. Also, das wäre ja ein bisschen Augenwischerei. Wenn du sagst, Möglichkeit zum Steuern des eigenen Charakters auf 2D, das kannst du bei jedem Point-and-Click-Adventure Ja. auch. Da klickst du dahin, wo der Charakter hinlaufen soll, und dann läuft er dahin. Eben. Das ist Vielleicht gibt's. jetzt. Aber es ist auch eine Hä? Steuerung von einem Charakter. Ja, aber Ja, das ist doch stimmt. Bullshit. Naja. Also. Vielleicht ist es ein Jump and Run mit Pen Oh. and Paper Elementen und Oh Point and Click Gott. Elementen. Okay, Um also Gottes Willen. das neue Rollenspielexperiment. Oh ja, sehr gut. Oh weia. Nee, also worauf ich auf alle Fälle hinaus wollte, im Blogpost dazu sind ja auch Bilder, also Beispielbilder, die sie auch bei dem Antrag damit eingereicht haben. Und das sieht eher so 2D aus. Deswegen wundert mich das mit der Steuerung des eigenen Charakters und so, wenn man davon ausgeht, wie wir, dass das dann eher 3D sein müsste eigentlich. Wie ihr, wie Übrigens, gesagt, also ich kann mir das auch gut als 2D vorstellen, weil wie alle außer Stefan. diese Ja, aber Point and Click ist halt immer 2D gewesen früher. Ja, Ja, aber Point and Click hat auch keinen aber es ist ja Charakter, den kein du Point and skillst. Click. Richtig. Ja. Ja. Aber Hier gut. steht Naja. direkten Steuern des eigenen Charakters. Ich nehme an, Mausklick und läuft dahin, wäre dann indirekt. Nach der Definition. Was ich übrigens noch sagen wollte zum Thema Trüberbrook, das wurde ja schrecklich verrissen, zumindest von den Leuten von Auf ein Bier. Deswegen hoffe ich mal, das hat, also spieltechnisch, die Optik ist ja relativ einmalig, dadurch, dass die da diese Sets gebaut haben. Deswegen hoffe ich mal, dass das dann besser abschneidet, auch wenn sich das von der Beschreibung her erstmal ein bisschen wüst nach wir nehmen mal alles Mögliche zusammen anhört. Ja, gut, bin Also ich auch mal kann gespannt. gut werden, aber man kann sich da, glaube ich, auch verkünsteln, Ja, wenn man ich zu gehe aber viele auch mal Elemente davon aus, zusammenwirft. dass die Entwickler da auch mal erstmal schauen müssen, was sich dann wirklich von den ganzen Ideen überhaupt umsetzen lässt. Ja, denke ich eben Weil auch. am Ende soll das Ding ja auch noch Spaß machen und Ja. keine Kunstaktion sein. Ja, definitiv. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall beruhigt schon mal sagen, dass man mit Molten Männer und den Artworks, die da schon in einem Blogpost gezeigt wurden, also habe ich jedenfalls ein gutes Gefühl für ein atmosphärisches Spiel. Wie das Gameplay jetzt wird, keine Ahnung, aber das sieht interessant aus und die Welt von Molten Manor finde ich eigentlich auch so interessant, dass man gut da so ein Rätsel-RPG irgendwie reinwursten kann. Ich denke, das würde schon funktionieren. Ja, und soweit ich das mitbekommen habe, ist auch zumindest an der In-Game-Story Hauke beteiligt. Also da wird es zumindest von dieser Richtung her auch wirklich Modern Manner-like werden. Also da mache ich mir wenig Ja, Gedanken. sonst würde das ja keinen Sinn machen. Eben, also da mache ich mir wenig Gedanken, dass die Story hanebüchen wird. Ja, habt ihr eigentlich mal Och. dieses Chat-Text-Adventure gespielt? Brighton Manor? Nee. Im Chat? Ich nutze den Chat so Im gut wie Chat? nie. Ist das nicht mega nervig, wenn du allein im Chat, wo andere Leute sind, noch fällt? Wie funktioniert das denn? Ja, ist komplettes Halbwissen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es nur aktiv ist, wenn, also ich sag mal von 22 bis 6 Uhr oder so. Und die Leute spielen das halt im Grunde alleine, können aber einen Forum-Thread dafür nutzen, das parallel irgendwie zu diskutieren und sich über Rätsel Gedanken zu machen. Es ist wohl sehr, sehr, sehr komplex und sehr schwierig. Aber ich habe mich da leider, ich habe den Thread ein bisschen im Auge und gucke mir ab und zu mal die Rätsel an, die da aufkommen. Das ist schon hart irgendwie. Also, ja. Interessant. Ich weiß da leider aktuell nicht, wie der Stand ist. Ja, ich dachte, jemand von euch. Sehr findige Hörer, die uns da noch was zu sagen können. Genau. Vielleicht sogar der Macher. Müssen wir mal gucken. Es wäre vielleicht auch mal interessant, so jemand als Gast zu haben. Ja, schauen wir mal. Im Übrigen wurde auch schon einiges über die Handlung, also den groben Handlungsrahmen bekannt gegeben, jetzt zu dem Molten Manor Spiel. Es wird die Hauptfigur eine gewisse Harriet Joanna Brooke sein. Brooke. Privatermittlerin des Übernatürlichen. Okay. Finde ich auch erstmal cool. Ja, also schon mal schön, dass eine Frau ist. Möchte ich an der Stelle sagen. Ich finde den Namen Frau gut. Als Frau fühle ich mich repräsentiert. Ja, das hat sich wahrscheinlich Hauke ausgedacht. Wobei es mich fast wundert, dass das so englisch klingt, wobei Molten Manor spielt. Wo spielt Molten Manor eigentlich? In England. Ja. Das erklärt einiges. Ich finde, der Name ist auch sehr passend für eine Detektivin irgendwie. Das hört sich so an, wenn ich den Namen irgendwo hören würde, ich heiße Harriet. Dann würde ich so nochmal, ist Sherlock dein Bruder? So. irgendwie in die Richtung. Ja. Wer damit alles zum Molten Manor Game gesagt? Ich denke schon. Ja, das scheint auf einer Insel zu spielen. England? Delaney Island. Okay. Oder zumindest sind da Detektive hin verschwunden. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen. Wenn euch das interessiert, guckt in den Blogpost. Oder wahrscheinlich auf der Website des Entwicklers steht bestimmt auch nochmal was dazu. Genau. Ich denke, wir sprechen dann darüber, wenn es noch mal Neuigkeiten gibt oder eventuell dann irgendwann mal die Veröffentlichung stattgefunden hat. Ja, aber ich erwarte da in der nächsten Zeit erstmal. Das wird ein kleines Team sein. Genau, und ich erwarte in der nächsten Zeit da erstmal nichts mehr. Ja, aber ich bin schon irgendwie zuversichtlich, weil da wurde ja auch gesagt, dass die Filmförderung die Förderung NRW für Film, Serien und Spieleprojekte da irgendwie sich schon beteiligt hat. Soll noch mal jemand sagen, nichts Gutes kommt aus NRW? Nicht viel. nicht viel, nee. Außer der Förderung nichts. Genau, aber das ist ja vielleicht schon mal ein Indiz dafür, dass da wirklich aktiv dran gearbeitet wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt schon. Also gucken wir mal, was passiert. Das ist aber, glaube ich, eher für 2020. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch viel darüber hören. Nee. Es sei denn, es wird so Kickstarter-mäßig, dass regelmäßig Updates über den Prozess gibt. Genau. Aber ich glaube, davon würde keine Partei profitieren, groß, um ehrlich zu sein. Vielleicht lohnt es sich ab und zu mal, Haukes eigenen Stream zu schauen. Wenn er da involviert ist, kommt bei ihm vielleicht auch ab und zu mal Infos darüber. Aber ja, stimmt, das wird die Zeit zeigen. Ist der jetzt schon ausgewandert? Ja. Ja? Ja. Wo wohnt er jetzt? Ich glaube momentan in den USA. Wo genau, weiß ich allerdings nicht, bin da nicht ganz auf dem Laufenden, aber auf jeden Fall ist er nicht mehr in Deutschland. Mensch, Stefan, du bist doch unser Hauke-Korrespondent. Ja, nee. Na gut, dann... Wir suchen auch Verstärkung als Hauke-Korrespondent, also falls ihr euch da mal melden wollt. Ihr müsst alle Hauke-Streams gesehen haben. Genau. Für ein bisschen Zusatzinfos. Genau, dann haben wir noch zwei kurze Ankündigungen, nämlich einmal am 22.05. nächste Woche Freitag? Ja. Moment. Nächste Woche Freitag gibt es ein neues Kneipenquiz. Nächste Woche Freitag ist der 17. Dann. Tatsächlich. Hey, wieso sagt ihr dann ja? Leute. Weil ich mich, weil Stefan ich, hat ja gesagt. Ja, ich dachte, ich es käme freitags, gesagt. Aber dann kommt es wohl wieder mittwochs. Übernächste Woche Mittwoch. Sag ich doch. Gibt es ein neues Kneipenquiz. Ja, der Trailer ist etwas, oder der Teaser dafür ist etwas fehlerhaft. Nein, nicht fehlerhaft, fehlleitend. Aber fehlleitend, genau, danke. Weil es wird nämlich, werden nämlich nur Ausschnitte aus dem Live-Kneipenquiz gezeigt, aber da bisher noch kein Ticketverkauf. Ja, kein Kartenverkauf und auch keine Infos sonst irgendwie rausgegangen sind, ist eher davon auszugehen, dass es halt wieder in einem klassischen Rahmen und Setting stattfindet. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich werde es nicht mehr schauen. Für mich ist bei Kneipenquiz irgendwie die Luft raus. Wirklich? Also ich finde es immer noch schön, so ein bisschen mitzureden. Was macht jetzt Team Speak? Team Speak muss dann leider ohne mich auskommen, aber ich, keine Ahnung, mir ist es irgendwie, ich finde das zu lang. Keine Ahnung, die 18 Fragen sind dann immer so gestreckt. Ich keine Ahnung, die letzten 2-3 Folgen war irgendwie jetzt nicht die Dynamik da, dass es für mich interessant war zu gucken. Deswegen, ich bin bei Kneipenquiz eher raus, leider. Ja, gut. Ich habe im Moment dabei. Aber auch genug andere Sachen zu gucken, deswegen. Also ich freue mich auch auf Kneipenquiz, ich finde es immer ganz nett. Ja. Genau. Was ich nämlich auf jeden Fall schauen werde, ist am 31.05. Eine Blitzschach-Session. Oh Gott, habe ich echt Sprachfehler. Schach-Session ist aber auch ein schwieriges Wort. Ja, von Jan Gustafsson. Der war auch schon mal bei dem Schach-Event gegen den Chat da dabei. Und es wird dann auch, er spielt mit Florentin zusammen Blitzschach, also schnelles Schach, auch wieder gegen die Community. Vielleicht auch mal gegeneinander, werden wir dann sehen. Genau, ja. Das Ganze passiert am 31.05. Das ist in 3 Wochen der Freitag. Ja, eher sind in 3 Wochen. Sind wir uns da sicher? Ja, der 31. ist ein Freitag. Hat das jemand? Ich habe einen Kalender aufgemacht, ja. Das ist der Feiertag in den meisten, also nee, es ist der Brückentag in den meisten Bundesländern. Ach, der Tag nach Vatertag, also Christi Himmelfahrt. Genau, Christi Himmelfahrt. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Vatertag ist nicht der Grund, warum das ein Feiertag ist. Ach so, ich dachte. Aber das ist doch die Ausrede für die ganzen Leute, die keine Väter sind, um wandern zu gehen und saufen. Naja, lassen wir das. Lass das Wandern weg. So viel zu NRW. Ja. Ja, also ich freue mich auch auf das Schach. Also ich fand auch Zugzwang schon recht witzig. Dieser Jan Gustafsson war auch ein cooler Typ. Und ja, kann witzig werden, wenn Florentin dabei ist. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er als Schachspieler ist, aber ja, das frage ich mich auch. Ist Florentin dafür bekannt, dass er Schach spielen kann? Ja, aber wahrscheinlich, da sie den Großmeister dabei haben, ist da sowieso niemand irgendwie in der Lage, dem das Wasser zu reichen. Das ja, aber die spielen ja nicht gegeneinander, die spielen ja gegen die aber Leute. Trotzdem. Vielleicht spielen die auch zusammen irgendwie, dass Florentin so ein bisschen das Handicap für ihn ist, dass die Züge immer abwechselnd gemacht werden oder das wär, so. Das wäre ganz cool, ja. Das erscheint realistischer. Ja, das wäre ganz witzig, wenn er einfach komplett verzweifelt, weil Florentin irgendwie immer Schach setzen könnte oder Matt setzen könnte und dann komplett verkackt. Naja, keine Ahnung, ich habe ja den Fred zu der Show einfach geschrieben, kann Florentin eigentlich alles? So, das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, dass Florentin dabei ist. Ja. Aber vermutlich kann das eher nicht so, also, weiß ich nicht. Naja. Ich habe immer Zweifel. Also, Florentin macht das Medienzeug sehr gut, aber so, weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er ein Schachprofi geheim ist und wir davon noch nie was gehört haben. Hat das nicht, das war das. Und wenn ich sehe, wie der Mann Minimetro spielt, dann ist es mit dem Taktikverständnis auch nicht so weit her. Das stimmt, aber, ja. Guter Punkt. Eddie ist jetzt auch nicht als Schachprofi bekannt und er hat sich gar nicht mal so schlecht geschlagen bei Zugzwang. Ja. Im Übrigen muss man dazu sagen, die Folge wird laufen von 11.15 Uhr bis 13.15 Uhr. Was der alte Minimetro-Timeslot ungefähr ist. Ach, okay. Also es ist wirklich mehr so ein Experiment-Timeslot. Mhm. Gut, aber da es halt ein Brückentag ist, werden ja schon ein paar mehr Leute eventuell das gucken können. Ich glaube tatsächlich, an einem Brückentag gucken weniger Leute Rocket Beans. Ja, wobei jetzt Schach ist jetzt auch nicht unbedingt was für eine 20-Uhr-Sendung, glaube ich, selbst bei Rocket Beans TV. Ja. Und also, zur Not gibt es ja auch immer noch. Du schon mal Zugzwang lief, oder? Ja, aber trotzdem, also es ist schon sehr nischig. Das auf jeden Fall, auch, ja. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird ganz lustig. Auch wenn ich nicht so wirklich Ahnung von Schach habe, leider. Ja. Muss ich mal nacharbeiten. Ich kann die Grundregeln. Das war's dann aber auch. Ja. Genau. Ich finde dieses Spiel, das habe ich früher, vielleicht kann mir jemand helfen, wenn man so in sechs Ecken startet mit so Kugeln, ist das Boccia? Ja, nee, oder? Boccia ist, wenn du Kugeln wirfst im Sand, okay, und versuchst, ja, nee, wie heißt das denn, wo man immer die Kugeln überspringen muss und auf der gegenüberliegenden Seite seine so viele Kugeln wie möglich reinkriegen muss. Das ist das meiste, was ich von Schach verstehe. Keine Ahnung. Hä, meinst du Mühle? Ja, kann sein. Ja, keine Ahnung. Mühle ist aber das mit den flachen Steinchen, das sind keine Kugeln. Wo man überspringen muss. Auf dem Schachbrett, wo du 1-1 spielst. Ich glaube, das meine ich nicht. Ich glaube, du verwechselst, du schmeißt mehrere Spiele zusammen. Heißt das Halma? Ja, das, Halma? Nee, bei Halma ist das so Hütchen. Also mir fallen mehrere Spiele ein, die teilweise auf die Beschreibung passen. Ja, ich meine, im Prinzip, Fußball ist ja auch wie Schach, nur ohne Würfel, hat ein großer Mann gesagt. Stimmt. ich meine Halma, tatsächlich. Okay. Du meinst Halma? Ja, es gibt auch eine Zweispieler-Variante, wo es dann halt auf einem rechteckigen Brett, aber ich meine dieses sternförmige. Okay. Wie auch immer. Ich habe offensichtlich keine Ahnung davon, was Halma ist. Machen wir mal weiter. Ja. Wir sind nämlich auch schon. Möchte noch jemand was zu Schach sagen? Nö. Gut, dann sind wir jetzt nämlich auch schon im Preview- und Review-Bereich und starten mit dem, was ich vorhin erwähnt hatte, nämlich Unspielbar. Das ist ein relativ neues Format auf dem Game2-Kanal. Die Prämisse, man möge einen Euro irgendwo. Ja. Genau. Die Prämisse ist folgende. Es geht darum, dass ein Level oder ein Spielabschnitt rausgesucht wird, der einfach richtig nervig zu spielen ist. Und eine Person fängt an, gibt diese Aufgabe dann an eine andere weiter und der gequält wurde quasi mit diesem Level, darf den nächsten aussuchen und das nächste Spiel. Angefangen hat es mit Conker, das Colin dem guten Trant auferlegt hat, woraufhin Trant dem guten Herrn Gardet das ein Yoshi-Level aus Mario Sunshine auferlegt hat. Genau. Und die vom vielleicht allgemein zum Format, es ist angedacht, dass es halt eher kurz und knackig ist. Das heißt, es sollte nicht die 25 Minuten überschreiten, damit es halt auch ein bisschen in das Schema von dem Game2-Kanal, den sonstigen Videos, abseits der regulären Folge reinpasst. Und ich muss sagen, es funktioniert ziemlich gut. Also bei der ersten Folge hab ich wirklich kurz den Gedanken gehabt, okay, Trant ist nicht... Also ich habe mir, Colin hat ja Trant die Aufgabe gestellt. Ich hätte es vielleicht teilweise lustiger gefunden, wenn Colin das hätte machen müssen, weil Colin halt eher, Trant bleibt, glaube ich, bei sowas eher ein bisschen ruhig und entspannter. Hat das am Ende sogar dann auch geschafft alles. Und es war aber trotzdem super unterhaltsam. Es war einfach komplett bescheuert, weil derjenige, der die Aufgabe stellt, kommentiert das Ganze ja noch. Und dann gibt es halt total, es wurde auch immer erwähnt, wie gameplaymäßig, wie schlecht das designt ist, weil es da einfach Komponenten gibt, die der Spieler nicht wissen kann, auf die er nicht reagieren kann. Und dann gibt es bei Conker ja auch noch dieses Drei-Leben-System, das heißt, da musst du wieder am Save-Point anfangen, musst dich noch durch so einen Typ durchkämpfen. Es war einfach komplett bescheuert. Und das war schon gut, fand ich. Und die Super Mario Sunshine-Folge war einfach göttlich. Die war also sehr lustig. Ja. Wie man Ede beim Verzweifeln zuschauen konnte und man wirklich am Ende gemerkt hat, er kriegt einfach nichts mehr auf die Reihe, weil er so genervt war von dem Spiel, der einfachste Sprung auf so eine laufende Plattform einfach vorne übergelaufen oder es gab eine Szene, da hat er Yoshi verloren, hat aber nicht gemerkt, dass er Yoshi verloren hat. Er hat sich gerettet auf die Plattform. Genau, und stand dann auf der Plattform und springt auf die nächste, also auf die erste feste Plattform, denkt so, Moment, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und da musste er wieder zurück. Insgesamt sehr, sehr lustig. Also ja. ich habe gut gelacht bei der Folge. Kommt es denn regelmäßig? Also ich habe es bis jetzt noch gar nicht Scheinbar. gesehen. Scheinbar. Also einmal also die Woche, oder wie? Sind zwei Folgen da? Ja, wahrscheinlich. Okay. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Also erst das ist dann neben dem Moon Talk quasi das zweite regelmäßige, längere Format auf dem Game2Channel, neben Game2 selbst. Es scheint, warte mal, hier steht vor 2 Tagen ist die zweite Folge und die andere vor 2 Wochen, also scheinbar 2-wöchentlich. Ah, okay. Ja, dadurch, dass, was übrigens eine gute Idee ist, finde ich, dadurch, dass derjenige, der in der Folge gequält wurde, auch das nächste Spiel aussucht, kann ich mir vorstellen, dass mit der Regelmäßigkeit da ein bisschen schwierig ist. Weil derjenige muss ja auch erstmal was finden, dann muss das entsprechend auch aufgebaut werden, dass der Spieler nur diese eine Stelle spielt. Das kann schon, ja, weiß ich nicht, dass, ob die jetzt die 2 Wochen einhalten können, fraglich. Aber selbst wenn es alle 4 Wochen nur ist, finde ich es trotzdem ein gutes Format. Ich finde die Idee auch super. Also da hat irgendwie... Ich bin ja gespannt, ob das so eine Hassspirale gibt, wie die Challenges im Bonjour, irgendwann, dass es irgendwann gar keiner mehr Bock hat, das zu machen, weil es zu heftig wird. Ja gut, aber beim Spiel... sehe ich da weniger Eskalationsgefahr. Ja. Ja. Dann dürfen sie nur nicht Budi einladen, weil er macht es dann ja einfach nicht. Ja, stimmt, das große Problem der Bonjour-Challenges. Aber du musst sagen, dass Budi es nicht gemacht hat, haben wir eine sehr erinnerungswürdige Szene zwischen Etienne Gade und Simon Kretschmer zu verdanken. Also wenig Liebe habe ich danach eigentlich nur, mehr Liebe habe ich danach eigentlich nur noch beim Flummi Open Einspieler von Hannes und Ben gesehen. Oh ja. Also zurück zu Unspielbar vielleicht nochmal. Ich fand es auch sehr lustig, vor allen Dingen Trant war als Kommentator bei der 2. Folge sehr schadenfroh, aber irgendwie sehr, so sympathisch, kindlich schadenfroh auf eine gewisse Art und Weise auch. Es war sehr lustig. Mein Eddie Ragen sehen ist ja jetzt auf Rocket Beans nicht so die außergewöhnliche Angelegenheit, möchte ich mal sagen. Aber ich fand gerade Trant dann, der daneben sitzt, also was heißt daneben? Die scheinen ein bisschen weiter weg zu sitzen, aber wenn man lauter ruft oder, also Zuruf verstehen die Spieler scheinbar oder es ist irgendwie über Headset oder was weiß ich. Also ich finde das sehr lustig, ich finde auch den Aufbau sehr gut, dass derjenige eben kommentiert. Ich glaube, sonst wäre das Format vielleicht nicht so, also würde sich nicht so herausheben gegenüber einem normalen Let's Play. Ich kann dir da auch nur recht geben, ich fand das wirklich, also ich musste wirklich mir den Lachkrampf unterdrücken schon fast, als Ede dieses Obst da rausholt. Und beim ersten Mal hat er direkt die Käsefrucht bekommen und dann beim 3. oder 4. Mal hat es halt einfach nicht geklappt, weil es halt eine Zufallskomponente ist. Und wie trocken, ironisch Trant das kommentiert hat. Oh, eine Ananas, eine Papaya und dann liegen da unten 4 Früchte und Ede springt wieder auf das Ding. Ja, nee, du musst warten, bis die Früchte unten weg sind. Es können immer nur 4 Früchte gleichzeitig da sein. Wie schlecht er sich auch am Anfang ärgert, dass direkt diese Käsefrucht kommt bei den ersten 2 Versuchen. Ja, stimmt, genau. Und dann, ich fand natürlich dann am Ende ein bisschen schade, dass Ede halt die ersten 2 Sprünge nur geschafft hat. Also nicht, ich vermute mal nicht ansatzweise in Richtung Ende gekommen ist. Ich fand es aber trotzdem irgendwie ganz, ganz, ganz witzig. Ja, aber ich glaube, Yoshi hat auch genug gelitten an der Stelle. Ja, wobei der hat sehr viele Käsefrüchte gegessen. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so gut für die Verdauung. Ja, kann sein. Nee, aber ich fand es auch vom Schnitt gut gemacht. Es lief dann sogar, glaube ich, einmal, als Eda das letzte Mal ins Wasser runtergefallen ist, lief Mad World und man hat die nur so ganz langsam durchs Wasser schwimmen sehen. Das war echt witzig gemacht und ich kann verstehen, warum Eda das dann nach 50 Minuten oder so abgebrochen hat. Also es war dann so geschnitten, dass, glaube ich, 22 Minuten waren als Folge. Aber konnte ich auf jeden Fall verstehen. Hättet ihr was, so ein Spielemoment, wo ihr sagt, das würdet ihr für das Format nehmen? Also ich bin ja sehr schlecht in Videospiel. Deswegen hätte ich da, glaube ich, sehr viel Auswahl, ob das für andere Menschen auch gilt. Nee. Hast du was, Stefan? Nee, also ich bin da auch zu wenig Gamer, dass mir da spontan irgendwas einfallen würde. Hast du denn was, Max? Ich habe tatsächlich was. Ich weiß nicht, ob das zu speziell ist, weil das Spiel halt nicht so viele kennen, aber ich würde den Spieler, glaube ich, die erste Mission in der Klingenkampagne bei Morrowind machen lassen, wo man nämlich einen Würfel finden muss in einer riesigen Ruine. Und der Gag daran ist, dass es ein bisschen seltsam aufgebaut ist, weil dieser Würfel nämlich im zweiten Raum links in einem Regal liegt, aber der Spieler halt denkt, okay, da ist eine Ruine, ich muss einen Würfel finden, der ist bestimmt ganz unten in dieser Ruine. Und das führt halt dazu, dass man komplett verzweifelt. Das trägt sich wahrscheinlich nicht über 20 Minuten, aber gut geschnitten, vielleicht so auf 10 Minuten, fände ich das ganz witzig. Aber das baut ja darauf auf, dass derjenige das nicht selber schon gespielt hat und weiß, wo dieser Würfel liegt. Genau, ja. Aber ich kann mich halt gut erinnern, dass es mir und einigen Leuten, mit denen ich über Morrowind mal gesprochen oder Morrowind mal gesprochen habe, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und von daher denke ich mal, wenn man es nicht gespielt hat, weiß ich nicht. Und es kann natürlich auch sehr schnell zu Ende sein, wenn man halt einfach in dieses doofe Regal guckt, wo halt dieser scheiß Würfel liegt, im zweiten Raum links, und nicht denkt, ah, okay. Also es geht halt ein bisschen so entgegen, wie Computerspiele oft funktionieren. Wenn du den Schlüssel finden musst bei Zelda, dann ist der am Ende der Ruine und nicht im Regal im zweiten Raum, so ungefähr. Und das ist dann immer sehr lustig, finde ich. Aber ja. Es hängt von vielen Komponenten ab. Da waren die bisherigen Spiele auf jeden Fall besser. Eine wichtige Frage dazu noch. Ja. Sind auf dem Würfel rosa Herzchen drauf? Nee. Das ist einfach ein braun metallisch wirkender Twema-Rätselwürfel. Also sieht aus wie ein Rubik's Cube, nur metallisch und nicht bunt. Also ein Würfel halt. Keine Ahnung. Also so die Größe von einem Rubik's Cube. Ja, das ist ja die unspannende Art von Würfel. Ja, das stimmt. Gut, genug zu unspielbar, Fragezeichen? Ja. Gut, dann zu Kino Plus Folge 250, Ausrufezeichen. Sie haben es nämlich geschafft. Das Vierteljahrtausend ist voll. Machen die diesen Gag immer noch? Ich kann den nicht mehr hören. Bei jeder Zahl, die vorkommt. Also ich meine, Schröckert hätte den Gag am Anfang der Folge gebracht. Ja. Ich gehe auch davon aus. Das gehört ja mittlerweile zur Folklore. Ich glaube es auch, aber oi. Ja. Aber 250 Folgen Kino Plus ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Ja, definitiv. Und die haben auch ein ganz gutes Timing getroffen. Die haben nämlich in der 250. Folge dann auch den größten Film aller Zeiten, Fragezeichen, was den Umsatz angeht, Avengers Endgame besprochen. Ich dachte jetzt Monsieur Claude 2. Die auch, aber es war davor zum Heißmachen der Community. Ah, das war tatsächlich also, in der Folge. Ich habe nur den letzten Film gesehen, den ich gesehen habe. Nee. Schade. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Also sie haben über irgendeinen japanischen Film noch gesprochen vorher, keine Ahnung. Und Alvin kam dann noch dazu. Ja. Dennis und Antje waren auch dabei. Genau. War ein bisschen, bisschen schade, dass Eddie und Andy nicht dabei waren, gerade in dieser Jubiläumsfolge. Aber hat halt nicht gepasst und so war die Zusammensetzung auch gut. Gerade um eben diesen Blockbuster zu besprechen. Ja. Dass ja dann, Dennis doch wesentlich mehr in der Materie als Eddie. Ja. Die waren aber gefühlt alle sehr in der Materie. Also es war eine 3-Stunden-Ausgabe sogar live, oder? Ja, müsste live gewesen sein. Hatten doch auch noch kurz irgendwie im Forum irgendwas. Stimmt, genau. Ja. Wurde Screenshot first gespielt? Nee, ich glaube dazu sind doch. Schade. Doch, ich glaube, es wurde sogar eine kleine Runde gespielt. Ja. Ja. Das ist immer mein Lieblingsmoment bei Live-Ausgaben. Ja, auch wenn ich immer keine Ahnung habe, aber ich finde es lustig. Die Einblendung, dass halt man Screenshots wieder in den Thread posten kann. Da gibt es wohl auch eine Direktverlinkung, rbtv.to/screenshot oder so, wo man dann auf den Thread draufkommt. Ja. Nee, aber an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch für 200 Folgen, 250 Folgen. Auch, die letzten 50 waren nicht mehr gut. Eine interessante Besprechung vom Film, finde ich. Ich habe ihn mittlerweile auch gesehen und ich muss sagen, ich kann denen eigentlich zustimmen. So, ich fand das ausgewogen, gut besprochen für einen guten Film. Ich glaube, jemand, der den wirklich schlecht findet, war jetzt, habe ich jetzt von niemandem gehört, aber ja, ich fand das cool. Ich gucke ja eh eigentlich immer diese, wenn Kino Plus diese Marvel-Blockbuster bespricht, sind das eigentlich immer die interessantesten Folgen für mich persönlich, weil die meisten Filme sonst sagen mir einfach nichts. Und okay. Ja. Also, schon ein bisschen traurig. Auf jeden Fall, aber so ist das nur. Ja. Eigentlich schade, dass Flo nicht hier ist gerade. Ist der Marvel-Fan? Nee, der guckt. Nein, ich meinte keine. Wegen Kino Plus. Ja, okay, aber ich meine jetzt, Marvel ist ja, glaube ich, ist auch nicht so der große Fanboy. Nee, aber als Gegengewicht. Ja. Ja, stellt euch einfach vor, Flo wirft allen Fußball, geil, Filme, Oscars. Rainbow Six. Hast du Glück, so. Dass Flo unsere Folgen nicht hört? Ja, weiß ich auch nicht. Mir sind nicht mehr Eigenschaften vom Flo eingefallen. Das naja. Ist, naja. Das ist. Na gut. Aber Stefan und ich mögen dich, Flo. Komm mal wieder zurück zum Thema. Es gab dann ja auch noch ein Kino Plus Spezial über Trash-Filme. Da war genau. War das dann direkt der Samstag drauf? Ich glaube schon, oder? Wo das ausgestrahlt wurde? Ich glaube, das war der Samstag davor. Oh. Also stimmt. Ich habe es als VOD gesehen, deswegen. Ja. Es kam in der Woche, wo keine reguläre Kino Plus-Ausgabe kam, weil die Jungs in Japan waren. Genau, richtig. Ja, auf jeden Fall ging es um Trash-Filme. Da waren Simon Große Johann und sein Bruder Thilo, glaube ich, zu Gast. Ja. Und ansonsten noch Schröck und Eddie und Antje. Und also ich fand das eine sehr, sehr angenehme Spezialausgabe, auch wenn ich von den ganzen oder von den meisten Filmen, die da besprochen wurden, noch nicht ansatzweise was gehört habe. Ja, haben sich gut über diese Trash-Filme unterhalten und die beiden Gäste, also diese Große Johanns, waren da eben auch in der Materie drin, weil die selbst schon lange solche Dinge konsumieren, aber auch produzieren und die konnten da eben einiges dazu erzählen. Habt ihr das Was dann gesehen? Was haben die denn produziert? Nee. Ja, also die Filme, ich hab's gesehen, ja, ich kannte aber auch keinen der Filme, also was man halt immer, man hört ja immer Sharknado, klar, das ist so dieser eine Begriff, der wobei sich da einig waren, dass das gar kein Trash-Film ist. Genau, relativ das, einig ist nämlich, das ist nämlich das Ding. Also ich kannte das meiste nicht, ich fand es auch sehr unterhaltsam. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wann kommt der Kalkofe rein? Also irgendwie hatte ich die ganze Zeit diesen Gedanken im Hinterkopf. So spontan Schläferz, das hätte ich sehr, sehr lustig gefunden. Und der, wie heißt der? Peter Rutten. Oder? Ist der Peter? Ja, Peter. Ja, hat mich auch gut unterhalten, war ein gutes, also auch selbst für mich jemand, der überhaupt keine Berührungspunkte zu Trash-Filmen hat, obwohl zwei Stück kannte ich sogar, ich habe dabei gerade vergessen, welche das waren. Du hast auch schon ein paar Folgen Schläferz gesehen. Ja, es war, glaube ich, diese eine mit diesen Elfen dabei. Von die Elfen, die von diesen Riesen, über die, den haben sie auch kurz gesprochen, diesen indonesischen Film oder so. Ja, Moment, also war das der, wo du rage-quittet bist, dass der eine Star? Nee, der, genau, das ist, da spielt nämlich in Christopher Judge mit, der bei Stargate den T'Alk spielt. Und der wurde auch kurz in einem Satz erwähnt, da habe ich mich gefreut, ich kenne was. das war ganz witzig. Ganz ich weiß ja nicht mehr, wie der Film Elfen, Elves versus Giants oder so, keine Ahnung, Dragon, Elves, irgendwas. Lassen wir das. Ich glaube, wir kommen da nicht auf die richtige Lösung. Mag auch sein, dass ich das gerade verwechsel, aber ich meine, dass der so kurz erwähnt worden wäre. Naja. Gut, dann unser Kino Plus Blog ist abgehakt. Dann haben wir jetzt noch eigentlich drei Folgen Endgegner zu erwähnen. Weil wir es bisher noch nicht gemacht haben. Und ich habe es einfach mal reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Endgegner avanciert so langsam für mich zu meinem Lieblingsformat, was aktuell live auf dem Sender läuft. Oder nicht live, aber was aktuell in Staffel auf dem Sender läuft. Ich finde das super. Ich finde, das ist schön kurzweilig. Dieses 30-Minuten-Format tut gut. Man hat was zu miträtseln, so ein bisschen Nerdquiz-Aspekte sind drin und man hat bisher immer sehr sympathische Zusammensetzungen. Wie seht ihr das? Ja, also Lieblingsformat würde ich jetzt nicht sagen. Dafür sind mir die Themen dann oft zu speziell. Also jetzt bei den drei Folgen, die wir jetzt besprechen, da ging es um Age of Empires oder Dragon Ball. Da konnte ich überhaupt, also bei Dragon Ball konnte ich überhaupt nicht mitreden, weil nie gesehen, nie gelesen, nie irgendwelche Berührungspunkte dazu gehabt. Und bei Age of Empires auch nur so dieses Grundwesen, da ist dann halt auch mir mitraten, unmöglich. Aber wenn dann eben ein Thema kommt, wie jetzt Herr der Ringe zum Beispiel, da macht es dann schon viel Spaß. Und wie du sagst, also eine halbe Stunde für das Format ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Folgenlänge, würde ich sagen. Anfangs war es ja noch, glaube ich, kürzer, die allererste Testfolge. Und das war dann doch zu gestrafft für meinen Geschmack. Aber so haben sie jetzt einen guten Mittelweg gefunden. Ja. Ich finde, muss aber sagen, das Format hat für mich immer noch ein ganz großes Problem, nämlich, dass den Teilnehmern die Fragen eingeblendet werden. Weil das führt meiner Meinung nach dazu, dass alle nur unten auf diesen Bildschirm gucken, anstatt zuzuhören vernünftig. Und teilweise gab es dann Momente, das war in dem Dragon Ball, da hat Dennis die Frage noch nicht mal zu Ende gehört. Also der Fehler wurde noch nicht mal genannt, er hat aber gedrückt, weil er wusste, in welche Richtung die Frage geht, hat dann unten auf dem Bildschirm geguckt, wie die Frage zu Ende lautet und hat dann halt korrigiert. Okay. Und ist, das ist mir jetzt, fehlt nicht ein bisschen suboptimal. Ja, ist mir da jetzt konkret nicht aufgefallen, aber das Problem wurde ja schon öfter angesprochen, also da wäre ich auch dafür, das zu ändern. Ja, also die können... ich finde, die müssen einfach zuhören und dann die Frage berichtigen und vielleicht dann nach 5 Sekunden oder so die Frage nochmal im Text eingeblendet ist bekommen. Ist ja bei Nerdquiz auch so, da bekommst du ja auch nichts, nicht die Fragen zu sehen. Da genau, liest der eben. Gregor auch nur vor. Eben. Da würde ich zustimmen. Ja, ich habe alle Folgen gesehen, ich konnte sogar bei AOE sogar 2 Fragen beantworten mit dem Cheatcode und dem Vololo für den Chat. bei Dragon Ball war ich sogar relativ gut, bei Herr der Ringe war ich leider komplett raus, weil ich habe die Filme alle gesehen, klar, aber ich habe auch die Hobbit-Filme, die ersten beiden gesehen, aber ich habe halt bin da irgendwie nicht so drin, ich habe die halt einmal gesehen vielleicht. Aber trotzdem, ich finde das Format super. Ich finde, das funktioniert gut, die Fragen sind jetzt nicht zu krass schwer, da sind mal Fangfragen dabei, logisch, aber insgesamt finde ich das super. Mhm. Also ich habe es ja vor der Aufnahme schon gesagt, bei den 3 Themengebieten könnte man mich noch nicht mal für irgendwie so einplanen, weil ich von den Sachen einfach so wenig Ahnung habe, dass ich da gar nichts zu sagen kann. Also weder bei AOE, noch bei Dragon Ball, noch bei Herr der Ringe. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie Endgegner ist schon ganz nett, aber... Wenn man jetzt nicht, also ich glaube, es wird besser, wenn man Fan von dem jeweiligen Thema auch ist, weil es ja, dann nochmal so ein bisschen zusätzliche Aufregung ist. Und das ist halt bei mir meistens einfach nicht der Fall, weil ich sehr oberflächlich, also sagen wir mal so, die Hälfte meines popkulturellen Wissens entstammt aus Nerdquiz-Fragen, so gefühlt. Ja, also deswegen ist das für mich nicht so ganz interessant. Ich finde auch nach wie vor den Stuhl vom Endgegner mega komisch dekoriert. Aber das Format an und für sich ist eine gute Idee. Das, also was würdest du denn? Was wäre denn dein Themenwunsch? Oh, YouTuber. Da wäre ich, glaube ich. Das ist auch interessant. YouTube-Skandale. Ja, aber das kann bei dem Bohnen keiner vorbereiten, weil da keiner so tief informiert ist. Nee, und da finden sie keine 3 Leute, die das spielen können. Ich glaube, selbst Marco hält sich da eher raus aus diesem ganzen YouTube-Drama-Zeugs. Gut, dann auch paaren mit normalen YouTube-Fragen. Also wer hat die meisten Abonnenten oder so? Oder wann wurde das erste Video veröffentlicht? Was war das? Ja, aber das ist ja schon wieder langweilig. Naja. Oder dann halt eben mal mit externen Gästen. Wobei, dann wird es halt schwierig, wenn sie den Endgegner wechseln lassen wollen, also das gleiche Themengebiet nochmal dran nehmen. Ja. Falls dann mal ein Gast gewinnen sollte, wird es dann sehr, sehr schwierig, den wieder dahin zu bekommen, um eben die 2. Folge zu dem Thema zu machen. Oder so Endgegner Desperate Housewives. Okay. Das ist jetzt schon keine Ahnung. Sehr speziell. Ich habe gerade überlegt, ey, was denn? Das ist jetzt nicht spezieller als Dragon Ball. Ja, doch. Also, Dragon Ball. Entschuldige halt mal, wenn ich, da, wenn ich jetzt die Zuschauerzahlen vergleiche, kommen wir da bestimmt auf der Seite von Desperate Housewives ja, raus. Ja, aber nicht in der, Zielgruppe Moment. Von Rocket Beans. In Deutschland. Ja, okay, aber also Dragon Ball ist ja ein Franchise. Das muss man ja erstmal noch unterscheiden. Also Desperate Housewives ist eine Serie mit 6 Staffeln. Ich weiß nicht. Gut, ich mache einen Gegenvorschlag. Ja. Scrubs. Sehr gut. Ja. Grey's Anatomy. Ist aber, das sind aber auch keine Franchises. Max, du widersprichst dir gerade. Nee, aber Krankenhaus-Serien. Aber ich weiß, ja. Und die mag Max. Es gab, genau, ja, es gab Emergency ja auch, Room, Scrubs, Grace, es gab ja auch Game of Thrones, also ich meine, da war ich sehr enttäuscht schon. Von mir. Ich wusste nichts. Ja, gut, warum wohl? Hast du die Bücher gelesen? Ich habe alle Folgen gesehen. Er wusste trotzdem nicht, wie der König heißt. Welcher? Egal, der erste. Es gab mehrere. Der erste von was? Also die Frage war da ziemlich oder eindeutig was? Definiert. Wer saß zu Beginn der Serie auf dem Thron? Genau. Ja, der Rob Baratheon, oder nicht? Egal. Gut, weiter. Stimmt das nicht? Ja, doch. Doch, aber der Zweifel. Ich werde so tun, als wäre das jetzt voll die harte Frage. Das Nein, weiß ich doch. Ist es eben nicht. Egal, wir wollen jetzt nicht über einzelne Folgen sprechen. Nee. Also insgesamt interessantes Format, aber nicht ganz meine Themenkomplexe, wo ich selber Ahnung habe, und das macht es ein bisschen schwer beim Zugucken, auch wenn einem, also wenn du schon bei Dragon Ball könnte ich mir vorstellen, dass dann so Charaktere sind, wo ich nicht mehr weiß, was da wer mit irgendwem zu schaffen hat, und wenn du in der Frage dann 5 unterschiedliche Namen hast zum Beispiel, dann weißt du halt auch nicht mehr, was los ist, wenn du das Genre oder das Themengebiet einfach gar nicht kennst, macht es auch nicht so viel Sinn, die Endgegnerfolge. Das stimmt. Finde ich. Ja. Ja, weiß ich nicht. Würde ich ein Stück weit widersprechen. Aber wie gesagt, ich hatte mit Herr der Ringe auch viel Spaß. Und ich ja, konnte auch bei keine Herr Fragen der Ringe beantworten. Ja, aber bei Herr der Ringe kennt man jetzt zumindest schon mal Frodo. Und hier Orlando Bloom. Frodo und Orlando Bloom. Ja. Ist das nicht Orlando? Egal. Doch, das steht auch mit. Die beiden großen Charaktere aus Herr der Ringe. Ja, wie heißt der denn? Helf mir doch mal. Wer denn? Ja, der Orlando Bloom. Ja. Ich weiß nicht, wie die Rolle heißt. Aha. Spielt er überhaupt da mit? Doch, der spielt mit. Spielt er den Legolas? Nee. Doch, ja. Wow. Ja. Gut, bin ich wenigstens nicht die Einzige, die sich hier lächerlich macht. Machen wir weiter mit der stille Wörtchen. Gerne. Genau. Da haben sich nämlich auch ein paar Leute lächerlich gemacht, unter anderem Ilias. Aber lassen wir das. Ilias? Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt anspielst. In der Endrunde, oder wie? Ja, also das war schon schwach. Ja gut, aber Antje hat jetzt auch keine Glanzleistung abgeliefert. Das stimmt, ja. Diese Endrunde ist auch sehr, sehr schwer. Ja. Ja. Obwohl, es ist halt tabu mit dem Chat. Also. Ja, eben, aber wegen dem Chat ist sehr, sehr schwer, weil man bekommt halt überhaupt keine Rückmeldung, ob die Leute verstehen, in welche Richtung man gehen will oder. Ja. Wobei ich sagen muss, der Chat ist schon sehr gut darin. Also ja, manchmal bei das auf jeden vor Fall. Allen Dingen bei Antje. Ich habe die Folge gestern Abend gesehen, das Stille Wörtchen 3 war das, glaube ich. Bei manchen Erklärungen, da saß ich nur davor, und auch als ich Sword dann kannte, weil es erraten wurde, habe ich gedacht, woher weiß der Chat das? Ja, weil der Chat einfach ein paar tausend bescheuerte Köpfe sind, die alle in verschiedene Richtungen denken, und die Chance, dass halt einer dabei ist, ist halt hoch. In der Folge war es auch ganz lustig, weil bei einem Begriff schon einer das richtige Wort geschrieben hat. Ah, ja, Krankenhaus war es. Irrenhaus war es, das Wort. Nee, ich dachte Krankenhaus. Nee, bin ich mir relativ sicher, dass es Irrenhaus war. Gut. Das gucken wir nochmal in der Zeitlupe nach. Krankenhaus ist ja auch war egal, das Thema für eine Schnellraterunde. Auf alle Fälle wurde es geschrieben, schon bevor die Beschreibung eingesetzt hatte, so richtig. Und das war ganz lustig. Ich frage mich, das muss technisch auch ein bisschen aufwendiger sein, wie die das machen, weil die müssen ja quasi immer auch im Hintergrund die Begriffe wechseln, dass diese Anwendung, die die Chat-Kommentare raussucht, den richtigen Begriff immer nimmt zum Ich glaube, das ist nicht so raussuchen. Schwer, da einzelne Worte zu filtern. Weil du gibst ja nur einzelne Worte filtern schon, aber da muss ja dann jemand sitzen und auch immer gucken, dass gerade das richtige Wort gefiltert wird. Ja, sie wissen ja vorher die Reihenfolge der Wörter, die zu beschreiben sind. Ja, ja, aber ich stelle mir das trotzdem relativ stressig in der Regie vor. Ja, einer, der dann das immer umschaltet, dann der eine, der dann auf den Sound drücken muss. Also ich, keine Ahnung, ich stelle mir das schon durchaus hektisch vor bei so einer Folge. Boah, keine Ahnung. Ja, ich glaube, was schwieriger ist, ist halt in Echtzeit zu erkennen, wenn ein Wort erkannt wird, was ja auch dann zu ein bisschen Problemen geführt hat in einer Runde mit Wirt und Ilias, glaube ich, wo es viermal gepinkt hat, aber nur drei Wörter erklärt wurden. Mhm. Ich glaube, das ist dann ein bisschen schwieriger. Ich glaube auch, da ist mehr zu tun in der Regie. Hattet ihr bei der zweiten Folge auch irgendwie Bildstörungen teilweise? Also, ich habe das, wenn dann, nur als VOD gesehen. Helfe mal auf die Sprünge, welche war die zweite Folge? Mit wem? Die mit Ilias. Die Games versus Hammer mal, wer da hört. Ah, okay, die hab ich auch nur als VOD gesehen. Ja, ich auch, aber ich hatte irgendwie, irgendwie manchmal Schwarzbild kurz. Ich wüsste jetzt nicht. Die Kamera hat geblinzelt, ja. Ja, genau. Das war bei mir auch, das lag am VOD. Gut, dann wird es wohl bei mir auch gewesen sein, aber ich habe es nicht bemerkt. Oder zumindest mir nicht gemerkt. Genug gemeckert über das Format, ich finde es nämlich eigentlich super. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben noch gar nicht gemeckert. Ja, wir haben ja schon die negativen Sachen eher vorgehoben. Ganz am Anfang, erinnere ich mich noch, hatten wir drüber gesprochen, als es noch als Showstaffel-Format mal getestet wurde, dass wir gesagt hatten, dass es mit drei Kandidaten pro Team ein bisschen wenig ist, aber das Problem sehe ich mittlerweile auch nicht mehr. Also irgendwie, es funktioniert doch ziemlich gut so sogar. Ja, viel mehr kriegen die da auch einfach nicht ins Set. Also. Ja, okay. Ja, vor allem würde es ja auch bei der ersten Runde zu Problemen führen. Weil der Zweite würde ja nicht wissen, was der Erste erklärt hat. Das ist ja genau der Sinn und Zweck bei dem ja, Original. Ruckzuck hat es ja auch funktioniert. Eben. Da waren es ja auch vier Leute. Oder ja. Fünf. Ja, aber da war ja der Hauptaspekt des Spiels. Also da war ja die Runde 1 war dann ja, sagen wir mal, die Hälfte der Sendezeit. Ja. Also da hast du halt mehr Chancen zu punkten als in zwei Runden jeweils pro Team. Ja gut, aber also es ist ja an und für sich, wurde da ja nichts neu erfunden. Es wurde nur gesagt, wir fügen das Element Chat hinzu. Insofern, das wird schon alles gehen. Aber ich finde auch mehr als, also musst du mal überlegen, dann hast du ja 9 Leute in diesem kleinen Studio stehen. Das ist auch so ein bisschen viel, allein schon vom Personalaufwand. Ja, also 3 finde ich schon ganz gut pro Team. Ja. Ist halt irgendwie eine ganz schöne Abwechslung, eine andere Variante von Chat-Duell, so würde ich es ein bisschen nennen. So fühlt es sich irgendwie an, für mich. Ja, also die letzte Runde ist auch eigentlich die zweite Runde. Die zweite, ja. Wo sie die Assoziation raten müssen, das ist eigentlich Chat-Duell. Ja. So vom Konzept her ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass es halt keine Frage ist, sondern einfach ein Wort. Ja. Zu dem man eine Assoziation finden soll. An der Stelle, MVP dieser beiden Folgen war der nette Herr, der die Raterunde am Schluss, die Schnellraterunde am Schluss gemacht hat für Game 2. Wie hieß der, Thomas? Ich weiß nicht. Ich habe echt viel Game 2 geguckt in letzter Zeit, aber ich habe leider auch seinen Namen vergessen. Aber es war auf alle Fälle, der hat das, also Antje hat sich da ja leider einen gestottert durch die Erklärung und der hat das dann so erklärt und hat gemeint, ja, jedes Mal, wenn es dann geblinkt hat, ja genau das oder irgendwie so, das war sehr lustig und auch skillig. Aber ja, das auf jeden Fall. Ich versuche gerade seinen Namen noch rauszufinden. Gut, wir machen währenddessen mal weiter, während Max denkt oder googelt. Hast du noch was zu sagen, Stefan, zum stillen Wörtchen? Könnt gerne weitermachen. Dann Filmfights. Dazu habe ich nichts zu sagen, deswegen gebe ich an dich ab, Stefan. Ja, was war denn bei Filmfights? Bei Filmfights ging es darum, gegeneinander zu kämpfen und das Thema Filme. Nee, also jetzt in der aktuellen Ausgabe Filmfights waren Antje, Tino und Florentin die Kontrahenten. Eddie war der Judge und Schröck wie immer der Faktenchecker. Und es war eine äußerst gelungene Folge meiner Meinung nach, weil in den einzelnen Runden haben sie sich zwar hart bekämpft, aber es war jetzt nie unfair, es ist nicht in Beleidigung oder Geschrei oder was auch immer ausgeartet, was ja hier und da auch schon mal der Fall war. Eddie war als Judge gut drauf, hat, finde ich, auch fair geurteilt und nicht nur seine Lieblingsdinge bevorzugt. Schröck war auch gut eingebunden, hat 2-3 Mal seine Meinung dazu gesagt und eben Fakten in den Raum geworfen, was ja auch der Sinn des Ganzen ist von seiner Position. Also das ist auch auf jeden Fall eine absolute Guckempfehlung, wenn man es noch nicht gesehen hat. Genau, stimme ich dir zu 100% zu. Mir hat die Folge auch sehr viel Spaß gemacht. Noch als Nachinformation, er heißt natürlich Matthias. Ich war nah dran. Der Kollege von Game 2. Also das Team Game 2 bestand aus Matthias, Sarah und Tim. Sarah hat man, glaube ich, vorher noch nicht gesehen, war aber auch sympathisch. Also war insgesamt, ist natürlich jetzt auch keine Charakterstudie, das Format, aber gut, zurück zu Filmfights. Ja, wie war denn Filmfights? Ja, super. Also es waren interessante Fragen dabei. Zum Beispiel? Einen Zeitreisefilm pitchen. Übrigens, also ich muss man jetzt an der Stelle sagen, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber hätte ich 100 Millionen Euro, ich würde sofort den Film von Florentin produzieren. Ich finde, das ist die genialste Idee, die ich seit langem gehört habe. Wirklich? Nee. Von Florentin. Also da war ich habe die Folge nicht gesehen, aber von Florentin. Da war ich auf jeden Fall bei Antje. Nee, was? Timekiller? Also, nicht spoilern. Aber ich habe ja nur einen Titel gesagt. Ja, ja, also den Film hätte ich mir sofort angeguckt. Florentins Idee war mir viel zu abstrakt und zu, weiß auch nicht, zu verworren am Ende. Das hört sich nach Florentin an. Oder ja, dann gab es noch eine Frage, wer den neuen Iron Man spielen könnte. Dann gibt einen neuen. Wenn es denn einen neuen gibt. Genau. Was war noch für Fragen? Der beste dritte Teil einer Reihe. Genau. What the fuck? Beste Most Badass Scene. Das fand ich aber auch ein bisschen schwierige Frage, muss ich sagen. Weil, da fängt es ja schon mit der Definition an. Da hatten die drei auch ein bisschen ihre Probleme mit. Ja. Ich wäre da sogar fast eigentlich bei Kill Bill gewesen. Okay. Dann gab es noch Frodo oder Bilbo Beutlin als Frage. Das war sehr lustig, weil das war dann schon wieder die schnellere Runde. Genau, aber keiner der beiden hatte eine Ahnung. Und das war dann mehr so ein, okay, Bilbo ist der und der. So. Das war ganz lustig. Ja. War das so eine Bud Spencer, Terence Hill Situation? Genau, ja. Wie bei Florentin und Stefan Tietze. Ja. Wie kannst du das vergessen? Weiß ich auch nicht. Der Tietze wäre enttäuscht. Ja, ich weiß. Was ich auch noch hervorheben wollte, jetzt allgemein in der Folge, ist der super trockene Humor von Tino. Ich glaube, der kommt auch nicht bei allen Leuten gut an, aber ich mag das, wenn er dann ab und zu einfach so irgendwelche Spitzen fallen lässt, ohne die weiter zu kommentieren oder weiter drauf einzugehen. Also es ist schon sehr, sehr guter Mann. Finde ich. Ja, ich hatte bei Tino so ein bisschen das Problem, dass ich fast alle seine Pitches oder fast alle seine Antworten irgendwie inhaltlich nicht so stark fand. Ah. Ich finde, er hat ihn gut verkauft, aber der hatte irgendwie keine gute Auswahl. Also, komm, wir können mal die erste Frage spoilern, oder? Also, ja, von mir aus. Ey. Also, es war halt, wer könnte den neuen Iron Man spielen, und hat Brendan Fraser genommen. Ja. Und dann als Beispiel gesagt, ja, weil erinnert euch. Ich euch noch an die Scrubs-Folge, wo er dabei ist. Ich wollte gerade fragen, das ist doch der Bruder von Jordan, das ist Ben, oder? Genau, Ben. Richtig. Ich kenn den Typ ja nur aus Die Mumie. Genau, ist halt, der hat ihn irgendwie so verkauft, als ob das der geilste Schauspieler aller Zeiten wäre, nur irgendwie von der Filmindustrie und seinem persönlichen Schicksal dann irgendwie zurückgehalten wurde. Und ich so, Moment, also ist schon ganz nett, so, aber what? Hat sich angehört, als ob er irgendwie jetzt mittlerweile schon 10 Oscars haben müsste. Das war sehr lustig. Ja. Genau, die anderen Antworten waren aber auch nicht so gut, deswegen. Naja. Ich fand seine Antwort bei dem Badass-Moment relativ gut. Wobei es da halt auch wieder eine Definitionsfrage ist. Das stimmt, ja. Naja. Da fand ich schon verdient den Gewinner an der Stelle. Ja. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Muss ich wirklich sagen, ich fand's gut. Ich habe sogar was eingeschickt. Filme zum Schluss machen war so das übergreifende Thema der Sendung. Und am Ende, das wollen wir vielleicht nicht spoilern, aber welche beiden Filme würdet ihr. Was für ein Thema? Also, wenn ihr an einem Abend zwei Filme gucken würdet und danach mit eurem Partner Schluss machen würdet, welche beiden Filme würdet ihr nehmen? Ich verweigere mich der Prämisse, warum will ich mit dem zwei Filme gucken, wenn ich. Nein, also es geht darum, welchen Film, also du hast zwei zur Auswahl. Und einen von denen guckst du, bevor du mit deinem Partner Schluss machst. Oder auch währenddessen oder wie auch immer. Wobei, also Max, ich habe gesehen, was du da eingeschickt hast. Ich glaub, ich bin ein bisschen am Thema vorbei. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das musst du mir nochmal erklären, was du damit gemeint hast. Also ich habe auf Twitter, ich habe nicht genommen, du musst einen von beiden wählen, sondern du musst beide hintereinander gucken. Achso, nee, das war ja nicht der Sinn des Ganzen. Ja, aber so habe ich das interpretiert. Und ich habe halt Black Hawk Down genommen, weil der Film halt echt ein bisschen deprimiert ist, aber du bist danach eigentlich so nicht jetzt komplett kaputt. Du bist vielleicht so in so einer ernsten Stimmung und denkst so, aber hart. Und danach guckst du dann Bruno, der dich einfach komplett zerstört. Danach ist einfach alles scheißegal, was passiert, weil dieser Film, der ist so scheiße, dass er schon wieder gut ist. Und ich glaube auch, du kannst die meisten, weil die meisten Menschen den Film nicht gut finden, du kannst sie einfach mit dem Film vertreiben. Das war so mein Gedanke dahinter. Ja, ich habe einen. Ja. Marley and Me. Weil dann sind die danach so traurig, dass ihnen auch egal ist. Ja. Ist das das mit dem Hund? Ja. Ich hab grad auch gedacht. Der soll so traurig sein. Wenn man dann so irgendwas. Ich hab den selber nicht gesehen. Ja, irgendwas so komplett deprimierendes, aber man will den Partner oder den Ex-Partner nicht in Selbstmord treiben. Weiß man nicht. Naja, okay. Dann will ich aber auch keinen Film mehr vorher mit dem schauen zusammen. Ja, wenn stimmt. Es so schlimm ist. Ja, es macht allgemein keinen Sinn mehr, vorher einen Film zu schauen. Ja, wir müssen vielleicht schon beibringen und so. Ich hab die Frage gelöst. Requiem for Dream. Ja, genau. Riesenidee. Ja. Nun. Oder wobei vielleicht einfach eine Tierdoku. Es gibt ja auch Leute, die halten Requiem for Dream für eine Comedy. Das stimmt. Eieiei. Oh ja, die Diskussion. Das schön. War. Autsch. Womit wir wieder bei Kino Plus wären. Ja. Das war ja gestern quasi die Kino Plus Crew zu Gast. Von daher. Ja, gut. Erst ist ja eigentlich immer die Kino Plus Crew zu Gast. Ja. Außer ist ein Gast dabei. Eben. Also. Aber diesmal war der Gast Tino, der ja auch in letzter Zeit häufiger bei Kino Plus auftaucht. Wer ist denn Tino? Das ist der mit der Glatze, der ist ganz cool. Ja, ich gucke kein Kino Plus jetzt nochmal. Wer ist der? Wo kommt der her? Was macht der? Ich glaube, also so wie ich das interpretiert habe, ist der halt jetzt irgendwie regelmäßiger freier Mitarbeiter, Gast, keine Ahnung, der halt irgendwie an Kino Plus so beteiligt ist. Ja, also er ist, irgendwie auch oft in diesen Pressevorführungen mit Schröck eben, und die beiden haben, glaube ich, einen relativ ähnlichen Filmgeschmack auch. Okay, also, ist das Pendant zu Budi auf dem Kiez treffen, Schröck in der Pressevorstellung treffen? Nee, also vielleicht. Ich glaube, die kennen sich auch schon länger. Eddie hat gestern was erwähnt, dass er eigentlich auch Games-Redakteur ist oder war oder wie auch immer. Ah ja, also, danke schön, das wollte ich. Er ist allgemein auf jeden Fall mit den Jungs schon seit längerem bekannt und zumindest mit Schröck auch privat befreundet, soweit ich das mitbekommen habe. Okay. Gut, danke schön. Ist ein sympathischer Dude, ist ja. Cool. Gibt's noch Gedanken zu Filmfights? Nö, ich würde mich freuen, wenn der Titzler nochmal dabei ist. Ja, und die nächste Folge kommt irgendwie auch schon wieder in 3 oder 4 Wochen. Ich habe jetzt das genaue Datum vergessen, auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ja. Wie für alle Formate gilt, wenn der Gast nicht absagt. Ja, es war ja kein. Ja, ich weiß nicht, ob Tino halt ein Gast ist. Es war einfach nur ein NDA-Gag. Ja, lass uns weitermachen. Wann geht das eigentlich weiter? Ich weiß es nicht. Nun. Ja. Gut, dann müssen wir noch über etwas sprechen, von dem wir leider alle nicht so wirklich Ahnung haben, weil es sehr ungünstig alles gelaufen ist. Nämlich und die genau deswegen sollten wir drüber sprechen. Ja. Genau, die Community Sessions. Was ist das denn, Max? Ja, das ist eine Session, die von Luca geleitet wird, so habe ich das verstanden, der sich einmal in der Woche an Tag X mit Dienstag, glaube ich, immer stattfindet. Mit jemandem zusammensetzen will. Ich glaube, in der ersten beiden Folgen war es Max, richtig? Nee, in der ersten war es Max, in der zweiten war es Mara. Wobei in der zweiten Max anscheinend auch im Hintergrund rumgewuselt hat. Aber die zweite habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die erste gesehen. Es sind nur Sagen und Legenden. Ja, ja, und so wie ich das verstehe, soll in dieser Session über und mit der Community gesprochen werden. Ja, also so ein bisschen erweitertes Q&A, beziehungsweise Behind the Beans. Ja. Genau, nur da wären wir auch nämlich schon beim Hauptproblem, warum ich hier in so vielen Konjunktiven spreche, weil ich nämlich bisher noch nicht sehen konnte. Ja, es wurde noch nicht als VOD veröffentlicht, beziehungsweise die beiden Folgen werden auch nicht als VOD veröffentlicht. Genau, es liegt also nicht an meiner Faulheit, sondern an RBTV. Ihr seid schuld. Ja. Bei der ersten war es beabsichtigt, dass es nicht veröffentlicht wird, weil sie da noch mit der Technik ein bisschen ausprobiert haben und das Ganze dann einfach mal so gemacht haben und es eben auch inhaltlich da kaum was gab, sondern mehr oder weniger nur das Format vorgestellt wurde und gesagt wurde, was sie eben vorhaben, wie sie es vorhaben und das Ganze dann ja auch im Forum veröffentlicht wurde. Und ja, und bei der zweiten, da bin ich jetzt gerade nicht auf dem aktuellen Stand, aber da gab es wohl irgendwelche technischen Probleme, weswegen es nicht aufgezeichnet wurde, oder? So war das doch. Genau, das war auf jeden Fall die Aussage. Was da jetzt genau war, kann ich auch nicht sagen. Wie findet ihr das denn generell, dass sowas gemacht wird? Was auch immer es ist. Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ja, ich wollte noch was zu dem sagen, was gerade gesagt wurde, dass das einfach mal ausprobieren, dass man es deswegen nicht hochgeladen hat. Ist ein interessanter Gedankengang, dass einfach mal ausprobieren mittlerweile nicht mehr sendungswürdig ist. Also nee, es war eben ohne groß Technik dahinter. Ich weiß gar nicht, vielleicht war auch die Regie nicht direkt eingebunden oder wie auch immer sie das gemacht haben. Also, ja, aber das ist doch kein Grund. Ja, doch. Finde ich auch schwierig. Wenn es eben intern nicht aufgeht. Ja, ich weiß also ja auch bei nicht. Der zweiten Folge, wenn mit dem Aufzeichnen was nicht läuft, aber. Hä? Also, das macht für mich in Bezug auf Rocket Beans überhaupt keinen Sinn. Nee, ich wollte das Ganze jetzt auch nicht verteidigen oder so. Also es wirkt komisch auf mich. Ja. Ja. Ja, also grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht so verkehrt, da auch mal auf spontane Fragen einzugehen oder sich, was wohl mehr das Ziel des Ganzen ist, dass Lukas sich dann eben einen Gast holt, der zu einem speziellen Thema dann Dinge sagen kann und eben auf Fragen aus dem Chat oder auch die vorher auch im Thread gesammelt werden, eingehen kann und dann eventuell ein bisschen ausführlicher drüber sprechen kann. Was ich aber dann da schwierig finde, ist eben diese Begrenzung auf 15 Minuten, weil wenn es dann wirklich mal ein ausführliches Thema wird und man ist mit den 15 Minuten nicht fertig, dann steht man wieder genauso da wie nach einem Behind the Beans, wo dann die Aussagen nicht ausreichend oder wie auch immer nicht eingehend genug behandelt wurden. Ich glaube, ich müsste es gesehen haben, um den Mehrwert beurteilen zu können. So einfach ist es, glaube ich, an der Stelle. Eine Viertelstunde finde ich auch schwierig. Ich weiß nicht, warum man sich da so limitiert von vornherein. Vielleicht wäre es klüger zu sagen, je nachdem, wir planen eine halbe Stunde Slot ein und wenn es kürzer wird, zeigen wir Filler. Da liegt, glaube ich, irgendwo noch ein Filler von Hannes Arsch. Ja, es ist ja auch so... Sehr gute Filler übrigens. es ist ja auch so, dass Luca dann auch schon gesagt hat, sie gehen extra auf diesen frühen Slot am Dienstag, weil da in der Regel eben nichts live kommt und keine Aufzeichnung und wie auch immer, dass sie eben nicht den normalen Ablauf stören, aber gerade dann sollte es doch egal sein, wie lange das Format läuft, solange es eben nicht, keine Ahnung, 2 Stunden dauert. Und die naja, Gefahr ist. Vor allem macht mich das echt sauer, so eine Scheiße, ehrlich gesagt. Also das Format lebt ja davon, live mit den Leuten dann zu interagieren. Mhm. Und mit einer Sendezeit 11.15 Uhr schließt man einfach jeden normalen arbeitenden Mensch aus. Auch die unnormalen arbeitenden Mensch. Ja, es kann ja sein, man hat Schichtbetrieb und also ich meine regulär von 8 bis 6 arbeitenden Leuten. Wobei jetzt diese Aussage, live zu interagieren, auch schon wieder relativiert wurde, weil eben jetzt dafür auch schon Fragen gesammelt werden und genommen werden, die eben vorher schon im Forum, also da ist dann halt auch der Unterschied zum normalen Behind the Beans zu klein. Also irgendwie. Ja, genau. Ich glaube, die Reaktionszeit soll primär der Unterschied sein. Ja, aber ja, kann sein. Und vielleicht kommt dann halt, weniger Gags. Aber es kommt halt trotzdem nur einmal die Woche. Ja. Also irgendwie, genau. Das Ganze hat Potenzial, aber jetzt die Umsetzung ist, finde ich, noch ein bisschen schwierig. Aber schon mal doppelt so häufig wie Behind the Beans. Ja, okay. Ja, aber wieso dann nicht ein gerafteres, inhaltsvolleres Behind the Beans? Also. Du frag mich nicht, ich kritisiere die Gags in Behind the Beans ja sowieso schon länger. Keine Ahnung, Leute scheinen sehen zu wollen. Ja, okay. Gut, legitim. Ich weiß halt nicht, warum es jetzt eine Community-Session geben muss, die dann Aufgaben erfüllt, die eigentlich auch ein Behind the Beans erfüllen könnte. Also wenn halt keine aktive Kommunikation, Live-Interaktion geplant ist. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir müssen uns das nochmal angucken, wenn es mal ein VOD gibt. Ich hoffe, ab der nächsten Folge das VOD kommt. Ja, alles, was ich bisher gehört habe, klingt irgendwie nach einer nicht durchdachten Schnapsidee. So. Mag jetzt sein, dass es vielleicht ein bisschen unfair ist, weil ich es halt nicht gesehen habe, weil ich es nicht sehen konnte, aber das hört sich bisher verschwurbelt bescheuert an. Ja, die ganze Idee dahinter. Also ich finde die Grundidee eigentlich ziemlich gut, aber wie gesagt, die Umsetzung irgendwie überhaupt noch nicht passend. Ich dachte wirklich so von der Idee klingt es so, wie es eben früher diese Q&As mit Hauke oder danach noch mit Marco und so gab, wobei das dann ja, die liefen ja viel länger, aber man könnte ja so wie die waren, das Ganze auch auf eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder so verkürzen. Aber das ist es ja dann auch nicht, was jetzt da gemacht wird. Ich verstehe halt an der Stelle nicht ganz, wie gesagt, auch mag unfair sein, weil ich die Folge nicht sehen konnte, aber ich verstehe nicht, warum eine Community-Session überhaupt unbedingt inhaltliche Fragen beantworten muss. Ich bin ja auch immer bis heute noch kein Gegner davon, einfach mal mit den Leuten zu quatschen oder vielleicht sogar mal, ich weiß, viele hassen das, aber vielleicht sogar mal Donations vorzulesen oder Subs vorzulesen. Aber das bringt ja gar keinen Mehrwert, das ist ja nur ein Ego-Push für die Leute, die Geld geben. Ja, okay, aber es funktioniert ja. Ja, also aber dafür brauche ich, also Entschuldigung, wenn das Format nur 15 Minuten geht, will ich nicht, dass irgendwelche komischen Donations vorgelesen werden. Nee, eben. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum überhaupt Fragen beantwortet werden müssen, weil dafür gibt es ja schon, da könnte man es eher zum allgemeinen Austausch mit der Community benutzen. Vielleicht ein paar Mails vorlesen oder sowas halt und nicht nicht, also da bin ich weit weg von. Also ich will, wenn dann schon eher Infos mal haben, konkrete. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich bin fertig. Also ich finde, du siehst das sehr kritisch natürlich, aber ich finde, was man an der Stelle auch sehen muss, ist, dass diese ganze Community-Interaktion auf dem Sender, so auf dieser Meta-Ebene, wie es ja bei Behind the Beans und jetzt vermutlich auch bei dieser Community-Session oder bei diesen Community-Sessions dann sein soll, für RBTV ein Nebengeschäft ist. Ganz klar, also es steht von der Prio relativ weit unten, was man am Sendeslot sieht. Weil auch Behind the Beans läuft. Wann läuft das? Seit das YouTube-Premiere ist. Also es läuft, glaube ich, um 10 oder so. Freitags um 10. Oder? Ich glaube freitags. Ich meine ja, um 11, Freitag aber ja. Um 10 oder nee, um 11? Genau. Um 11 nicht, das läuft nicht gleichzeitig mit Moin Moin, das läuft wenn dann davor. Also okay, es müsste dann, 10 dann Uhr 10 sein. Anscheinend, ja. Also ja. Wie dem auch sei, also es, wenn das eine höhere Stelle, einen höheren Stellenwert hätte, würde es am frühen Abend vermutlich laufen. Also insofern wundert es mich nicht. Ich will nicht dadurch sagen, dass notwendigerweise komplett gering geschätzt wird, die Community an und für sich. Ich sage nur, das ist keine Priorität des Senders, das muss man sich auch klar machen. Die tun ihr Bestes und denen ist es auch wichtig, Fragen zu beantworten generell, aber das steht jetzt nicht in der Top, in den großen 5 Prioritäten von RBTV, sondern steht, machen wir mal lieber, bevor der nächste Shitstorm kommt. Hm. Ist eher die Richtung, in die das geht. Stimmt. Nicht, also es ist jetzt etwas übertrieben formuliert, aber das ist mehr so die Richtung, in die das betrieben wird, gefühlt. Was auch nicht heißt, dass die Leute, die das machen, das schlecht machen. Wie gesagt, ich sag nur, prioritätentechnisch nicht oberste Stelle. Ja, das ist auch völlig okay, finde ich. Also da habe ich kein Problem damit. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt momentan den Mehrwert zum Behind the Beans nicht wirklich. Ist abzuwarten. Ja. Also es, wenn ja. ich dann. Es wurde ja auch angekündigt, dass das Ganze erstmal nur einen Monat oder irgendwie eineinhalb Monate laufen soll und dann schauen sie, ob es rentiert, ob die Reaktionen drauf positiv sind und ob sie selbst damit zufrieden sind oder ob das Ganze dann wieder fallen gelassen wird. Also Mehrwert wäre für mich an der, also wenn man halt eine Frage stellt, jetzt vielleicht inhaltlich ähnlich gelagert wie bei Behind the Beans, und ich dann nochmal, wenn mir die Antwort nicht, also es gibt ja manchmal, dass Fragen gestellt werden und die Antwort hat dann so, 50-60% was mit dem eigentlichen Inhalt der Frage zu tun, oder es werden bestimmte Sachen ausgespart, die Möglichkeit da dann nochmal einzuhaken und nachzufragen. Ja, das wäre für mich der Mehrwert von diesen Community Sessions. Da bin ich voll bei dir. Und das ist ja dann auch was, was eben in die Richtung der frühen Q&As mehr ginge. Ja, weil so, wenn du bei Behind the Beans eine Frage stellst und du hast das Gefühl, dass sie nicht adäquat beantwortet wurde, läufst du ja erstmal ins Leere. Also du kannst natürlich nochmal eine Nachfrage stellen, aber du musst dann dementsprechend, böse gesagt, wenn du es dem Micha Petrescu die Frage stellst, musst du dreimal gucken, ob sie richtig formuliert ist, damit nicht nur eine Kritik über die Art der Fragestellung kommt, sondern auch eine inhaltliche Antwort. Ist mittlerweile, glaube ich, auch besser geworden. Ja, aber vor allem musst du mindestens 2 Wochen wieder auf die nächste Antwort warten. Das stimmt. Das ist eben der Mehrwert von den Community Sessions, vermutlich. Ist das so? Weil, also wie ich es verstanden habe, sind doch dann nur die beiden Leute jeweils vor der Kamera. Das heißt, wenn Michael Petrescu da eine Frage unbefriedigend beantwortet hat, wird das in der Community Session sowieso nicht erwähnt. Deswegen sagt sie ja, so wäre es besser. In der Community Session sitzt und ich dem eine Frage stelle und der jetzt irgendeinen Bullshit antwortet, dann kann ich aber nochmal sagen, direkt, du, lieber Herr Petrescu. So war es nicht gemeint. Ja. Also erstmal heißt beantworte mal, was da steht. Und wie hast du jetzt das und das gemeint? So, das wäre für mich der Mehrwert. Aber auch das ist ja schwierig, wenn du die Fragen via Chat stellst, als ein User dann nochmal genau gesehen zu werden, der die Frage ursprünglich gestellt hat. Ja, wobei, kommt die Uhrzeit wieder zum Tragen, wenn dann nur 1000 Leute zuschauen oder so. Moin, moin. Ja. Also da ist die Zuschauerzahl schon nochmal höher. Ich weiß gar nicht, wie da momentan die Live-Zuschauerzahlen sind. Also zwischen 1 und 2000. Eben, aber wenn dann davon, keine Ahnung, 10% im Chat sind, das ist ja dann... Max, du wolltest noch was sagen? Ja. Nee, ich wollte sagen, dass ihr da sehr gute Punkte angebracht habt, die das Format auf jeden Fall insgesamt verbessern würden. Und ich glaube, wie gesagt, wir haben es nicht gesehen. Moment, Stefan, wir können noch gar nicht sagen, ob es das Format verbessern würde. Ja. Wir müssen erst mal gucken, wie das Format ist. Genau, aber wenn wir uns ein Format, was Community Sessions heißt, vorstellen würden, dann würden wir uns so vorstellen. Ich glaube, wir brauchen eine Konjunktivkasse. Ja, genau. Ist halt ein bisschen blöd, klar. Aber wir mussten halt drüber sprechen, denke ich. Dafür ist es einfach zu wichtig für die Community, das jetzt einfach wegzulassen. Ich hoffe auch mal, die 2 Folgen zählen jetzt nicht zu dem einen Monat. Wäre jetzt blöd. Oh ja, 50% haben die meisten Leute gar nicht sehen können. Ja, stimmt. Und dann jetzt nur noch eine Folge kommt, eine fällt irgendwie aus oder so. Dann, naja, gut, das war's dann. Ups, hat nicht funktioniert. Ja. Ja. Na gut. Wollen wir es dann so langsam ausklingen lassen? Ja. Wenn gut, dann erwähne ich noch eben das Beat Saber Turnier Reality Bites, einfach nur als Guckempfehlung für euch. Ich möchte euch noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, es würde euch gut unterhalten. Reality Bites the Dust? Also sagt euch das Spiel Beat Saber was? Ja, also das habe ich schon mal gesehen. Ja, ja. Das ist das mit den Laserschwertern. Genau, ist im Prinzip wie Guitar Hero in VR mit halt zwei Controllern, also zwei Schwertern. Und bei dem Turnier sind dabei, ich hoffe, ich vergesse keinen, ich fange mal links an, Ede, Sophia, Wirt, Grogi, Chiara, Lisa, Nasti und Bella. Und das ist eine sehr schöne Dynamik. Also diejenigen, die gerade nicht spielen, sitzen dann auf der Couch und kommentieren das quasi. Und es ist echt cool. Ich freue mich drauf. Ist das Grogis Format? Also Grogi moderiert das, ja. Aber er spielt auch selbst mit. Aha. Bei Krogmann ist mir schon mal bei dieser Übernachtungs-Jugendzimmer-Folge aufgefallen, bei Krogmann-Formaten ist überproportional hoher Frauenanteil immer und eher. Vielleicht wollen die Frauen nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Okay. Nee, aber Verleumdungsklagen bitte an Max. Nein, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Frauen in der Firma, ich glaube, mehr Bock auf dieses Spiel haben. Weil, also zum Beispiel, außer es haben halt alle schon gespielt von denen, außer Ede und Sophia. Ich will jetzt nicht spoilern, aber so wie einige von denen spielen, haben die auch schon viel Zeit in diesem Spiel verbracht. Also deswegen, ich glaube, die sind einfach sehr interessiert an dem Spiel, weil denen das Spaß macht. Wahrscheinlich mehr als die männlichen Kollegen dann teilweise. Für das Spiel braucht man auch viel Rhythmusgefühl, oder glaube ich? Und da sind Frauen, glaube ich, auch dem Durchschnittsmann einfach im Vorteil. Ja, ich Lieblingszitat möchte ich gerade mal erwähnen. Da hat Krogi so über sich selbst gesagt, ja, und dann fragen mich ja viele, ist es sinnvoll, gibt es mir Vorteile, dass ich Schlagzeuger bin? Und dann sagt er so ganz trocken, ja, ist es. Sehr gut. Und das merkt man auch bei Krogis Spiel. Also das ist schon cool, was die da abliefern. Und ich denke, jeder, der mal irgendwie auf einer Party so ein Guitar Hero eine Gitarre in die Hand gedrückt bekommen hat und beim ersten Mal komplett abgefailt ist und dann jemand gesehen hat, der schon 5-6 Mal gemacht hat, der kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie sich da vielleicht Ede und Sophia teilweise gefühlt haben. Aber es hat Spaß gemacht, es war super lustig, wie das kommentiert wurde, weil auch die Teilnehmer alle, die hatten alle andere Positionen eingenommen. Wirt war in so einem Karate-Kick, Ede war so auch so relativ breitbeinig aufgestellt, während dann Lisa, glaube ich, die stand wirklich schnurgerade und hat nur so die Handgelenke bewegt. Also die hat so die Low-Effort-Variante gemacht. Das war ganz witzig und dann, ja, die Kommentare dazu, da haben es eigentlich noch besser gemacht. Also kann ich sehr empfehlen. Und es wird halt noch eine zweite Folge geben. Also es wurde jetzt ungefähr die Hälfte des Brackets ausgespielt. Es gibt auch noch ein Losers Bracket. Sie haben es Lower Bracket genannt. Ja, ein korrektes tatsächlich. Und das ist aber keins, was mit einem Vorteil ins Finale geht, sondern ein Lower Bracket, was eine Runde zusätzlich hat. Das heißt, die unten sind, müssen eine Runde mehr gewinnen als hier oben. Also es ist korrekt gemacht, ist GSL-Format, würde ich sagen. Wenn jemand dazu noch Fragen hat, Max malt euch das im Forum gerne auf. Genau, ich bin nämlich Bracket-Fan und unser Bracket-Korrespondent. Ja, genau. Da suchen wir niemanden für Brackets. Für Brackets und Excel-Tabellen. Auch. Ja, also kommt drauf an. Kommt auf also Excel-Tabellen würden wir schon nehmen. Ja, hätte halt nichts zu tun dann, aber ja. Würde mich echt interessieren. Wir können es ja vielleicht so als kleine Hausaufgabe machen, dass wir beim nächsten Mal vielleicht dann über die Folge nochmal gemeinsam sprechen, weil ich glaube, das Format hat viel Potenzial. Ist auch übrigens von Otto gesponsert, glaube ich. Aha. Ich war gedanklich gerade kurz bei Otto Walkes und war verwirrt, bis mir dann eingefallen ist, dass wir über den Versandkatalog reden. Genau, Otto Aber Now. Aber das wäre auch sehr lustig. Was das ist. Ja, den Katalog gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch nur noch online. Weiß ich gar nicht. Doch, ich meine, da habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, was gelesen, dass irgendwie der letzte Katalog jetzt... schade, die waren immer schön zum Durchblättern. Aber an und für sich guter Partner. Belassen wir es dabei. Ja, denke ich auch. Nee, wollt ihr euch das für nächstes Mal mal auf die Fahne schreiben, die Folge zu schauen? Ja, ist ja auch nur eine Stunde oder so. Als VOD dann wahrscheinlich 56 Minuten. Wollte gerade sagen, als VOD wahrscheinlich noch kürzer. Ja. Hätte ich mal irgendwie zwischendrin laufen lassen. Gut, dann müssen wir das Flo nur noch weiter tragen und dann würde ich sagen, können wir damit beenden, oder? Wenn keiner von euch mehr noch irgendwas hat. Gut, dann ich wollte auf jeden Fall noch sagen, wir haben es geschafft, Folge 69 ohne einen doofen Kommentar. Danke, Flo. Ja, Moment, du bist der Einzige, der angekündigt hat, dass er doofe Gags machen will und dann hast du nicht mal durchgezogen. Also ja, das war der Gag. Naja, egal. Für mehr danke. Nicht funktionierende Gags schreibt auch wie Max hat, im Forum an. Wie hat das Antje neulich zu Eddie in Kino Plus schön gesagt? Die besten Gags sind immer die, die man erklären muss. Ja, das stimmt. Oder die man gar nicht erst macht. Nee, egal, lassen wir das. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für alle, die bis hierher zugehört haben. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.